vielleicht willst du den überfallen. Du bist Terrorist. Die Chopper waren uns stehen gelassen, jetzt werden sie dich fassen, denn du bist Terrorist. Jeder ist verdächtig, egal was er macht. Durch Kameras überwacht. In diesem Staat hier ist jeder ein Verräter, Staatsfeind und Attentäter. Du lässt dir nichts gefallen, noch viel zu hohe Steuern zahlen, denn du bist Terrorist. Masse denkt, sie ist so klein, du trittst für deine Rechte ein, denn du bist Terrorist. Jeder ist verdächtig, egal was er macht. Durch Kameras überwacht. In diesem Staat hier ist jeder ein Verräter, Staatsfeind und Attentäter. Du warst dort nie als Licht, du willst, dass man das Schweigen bricht, denn du bist Terrorist. Korruption bestimmt das Land, und was es liegt in eurer Hand, denn du bist Terrorist. Jeder ist verdächtig, egal was er macht. Durch Kameras überwacht. In diesem Staat hier ist jeder ein Verräter, Staatsfeind und Attentäter. Jeder von uns ist ein Terrorist. Jeder von uns ist ein Terrorist. Jeder von uns ist ein Terrorist. Jeder von uns ist ein Terrorist. Auch du!